Wenn sie dann in New York ankamen und den Papierkram in Ellis Island hinter sich gebracht hatten, verteilten sie sich auf der Suche nach Arbeit übers ganze Land. In Chicago schufteten Italiener in den Fabriken und Gießereien, im mittleren Westen verlegten sie Gleise, in West Virginia gruben sie Kohle. Die Männer, die in New York blieben, sprengten und gruben Schächte für die U-Bahn. Ihre Frauen nähten in den Textilfabriken. In Brooklyn schweißten sie Schiffe, im Norden des Staates hoben sie Wasserspeicher aus und versiegelten die Wände von Grundwasserleitern mit Beton. In Michigan förderten sie Eisenerz, in Neuengland brachen sie Granit, in Kansas City schlachteten sie Vieh, in St. Louis, der Stadt der 100 Ziegeleien, buken sie Ziegel. In Delaware pflückten sie Pfirsiche, in Florida Baumwolle, in Louisiana Reis und Zucker. Überall schwitzten sie in der Sonne, bauten Straßen und Kanäle. Italiener, die oft für die gefährlichsten Arbeiten angeheuert wurden, erlitten 25% der Arbeitsunfälle des Landes. Ein Fünftel der Männer, die nach Amerika kamen, wurde bei der Arbeit verstümmelt oder getötet. Eure Eisenbahnen, eure öffentlichen Gebäude und eure Kohle triefen vor dem Schweiß und Blut von Italienern, schrieb Enrico Sartorio. Und manchmal wurden sie sogar geschlagen und versklavt. Ein Kalabrier aus einem Arbeitslager erinnerte sich, wie er einem fliehenden Landsmann helfen wollte. Ich bemerkte, wie auf der anderen Seite des Bachs ein Italiener um Hilfe schrie. Er flehte seine Landsleute um Unterstützung an. Einer der Aufseher hatte ihn mit einem schweren Stock niedergestreckt. Mein Freund Cervi und ich wollten hinüber, um ihm zu helfen, wurden jedoch von unserem Boss mit vorgehaltener Pistole daran gehindert. Ich wagte nicht mehr, als ihm zuzurufen, er solle ohne Widerstand zu leisten mitgehen, damit er nicht getötet wurde. Der Mann, der ihn niedergeschlagen hatte, zog ihn grob am Mantel auf die Beine und schubste ihn vor sich her, zog ihm jedes Mal eins über, wenn er vor Erschöpfung stolperte oder stürzte. »Ich bin ans Kreuz genagelt«, schrieb ein Einwanderer irgendwo im Landesinneren Amerikas. »Von den 100 Paisani, die hierher kamen, haben nur 40 überlebt. Wer kann uns beschützen? Wir haben weder Priester noch Carabinieri, die auf uns aufpassen.« Selbst noch im Tode waren Sizilianer und Kalabrier weniger wert als ihre Mitmenschen.